money with the money, funny, funny with the money, money, funny with the money, paper, visa, capisha. I don't wanna rape ya, I just want the paper. I don't wanna rape ya, I just want the paper. I don't wanna rape ya, I just want the paper. I don't wanna rape ya, I just want the paper. I just want the paper, I just want the paper. Money with the money, the visa, capisha. Ich will nicht groß reden. Ich will nur das Paper. Leute machen Auge auf mein Geld, alles Hater. Ich habe paar Kugeln auf Lager wie ein Skater. Die Hut, aus der ich komme, ist verseucht mit Beta. Der Senkrechtstarter wie Frank Sinatra. Ich such nicht die große Liebe, sondern ein Gangbang-Partner. Du machst auf überkrassen Kerl im Jaguar, aber meiner ist neuer wie der 1. Januar. Ach was, du fährst im ranzigen Volkswagen-Bulli. Er ist aus Kaschmir, mein Rollkragen-Pulli. Voll Bart und Hoodie, versteck dich unter der Bettdecke, während Rap-Rebel auf große Wagen steht, so wie Fettsäcke. Rapper machen ein auf Rich ohne Visum und landen dann im Endeffekt auf Strichen wie der E-Punkt. Black American Express, Karte ist aus Titan. Scheine die Schmack, ich sammle die in Lila. Funny with the money, paper, visa, capisha. I don't wanna rape ya, I just want the paper. I don't wanna rape ya, I just want the paper. I don't wanna rape ya, I just want the paper. I don't wanna rape ya, I just want the paper. I just want the paper, I just want the paper. Funny with the money, the visa, capisha. Du machst doch Boss mit deinem Monatsverdienst, doch bei mir sitzt die Kohle locker wie ein Oversized Tee. Ich bin rich as fuck und treffe Bitches nackt, weil Frauen auf Proleten stehen. Die Moneten zählen, money, money, money. Ich mach Money, Banger ist bei Warner, wie dieser Bugs Bunny. Hola, Capacho, mach ihn nicht auf Macho, sonst tipp ich in dir kurz mal rein, als wäre ich ein Nacho. Früher Zigarette, heute Shisha-Kette, eins auf der Siegertreppe, Rebelange, Riester-Rente. Du machst auf Pillen, Neonfarben, Brave Sessions. Ich fick deine Frau auf meinem Leopardenfellteppich. Rebel, mir sprechen die Frauen keinen Verstand zu. Sie behaupten, ich sei krank mit meinem ausschweifenden Drang. Mein Geld wird gestapelt in einem hauseigenen Schrank von einem hauseigenen Mann in einer hauseigenen Bank. I don't wanna rape ya, I just want the paper. I don't wanna rape ya, I just want the